Abschnitt 17 aus Die drei Musketiere, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 2 von Alexandre Dumas. Übersetzt von August Zöller. Kapitel 17. Zofe und Gebieterin. Trotz der Stimme seines Gewissens, trotz der weisen Ratschläge von Athos und der zarten Erinnerung an Madame Bonacieux, verliebte sich D'Artagnan von Stunde zu Stunde mehr in Milady. Auch verfehlte er nicht, ihr täglich auf eine Weise den Hof zu machen, von der eitle Gascogner überzeugt war, sie müsste früher oder später eine Erwiderung zur Folge haben. Als er eines Tags, die Nase hochtragend, leichten Sinnes, wie ein Mensch, der einen Goldregen entgegensieht, nach dem Hotel von Milady kam, traf er die Zofe unter der Einfahrt. Aber diesmal begnügte sich die hübsche Kitty nicht mit einem flüchtigen Lächeln, sie nahm ihn sachte bei der Hand. »Gut«, sprach D'Artagnan zu sich selbst, »sie ist mit einer Botschaft ihrer Herren an mich beauftragt. Sie wird mir ein Rendezvous bezeichnen, das man mir mündlich zu geben nicht gewagt hat.« Und dabei schaute er das schöne Kind mit der siegreichsten Miene an. »Ich wünschte, ein paar Worte mit euch zu sprechen, Herr Chevalier«, stammelte die Kammerjungfer. »Sprich, mein Kind, sprich«, sagte D'Artagnan, »ich höre.« »Hier, unmöglich. Was ich euch zu sagen habe, ist zu lang und besonders zu geheim.« »Nun, was ist aber dann zu machen?« »Wenn der Herr Chevalier mir folgen wollte«, sagte Kitty schüchtern. »Wohin du willst, mein schönes Kind.« »So kommt.« Und Kitty, die seine Hand nicht losgelassen hatte, zog ihn nach sich auf eine düstere Wendeltreppe und öffnete eine Türe, nachdem sie etwa 15 Stufen hinaufgestiegen waren. »Tretet ein, Herr Chevalier. Hier sind wir allein und können ruhig miteinander sprechen.« »Was ist das für ein Zimmer, mein schönes Kind?« fragte D'Artagnan. »Das meinige, gnädiger Herr. Es steht mit dem meiner Gebieterin durch diese Türe in Verbindung. Aber seid ohne Sorgen. Sie kann nicht hören, was wir sprechen, da sie sich nie vor Mitternacht schlafen legt.« D'Artagnan ließ seine Blicke umherschweifen. Das kleine Zimmer war reizend, sowohl was den Geschmack als was die Reinlichkeit betrifft. Aber unwillkürlich hefteten sich seine Augen auf die Türe, von der ihm Kitty gesagt hatte, sie führe nach dem Zimmer von Milady. Kitty erriet, was in der Seele des jungen Mannes vorging, und seufzte. »Ihr liebt also meine Gebieterin sehr, Herr Chevalier?« fragte sie. »Ich weiß nicht, ob ich sie wahrhaft liebe. Ich weiß nur, dass ich wahnsinnig in sie verliebt bin.« Kitty stieß einen zweiten Seufzer aus. »Ach, mein Herr, das ist schade.« »Was Teufels siehst du denn darin so Unangenehmes?« »Ich meine, weil meine Gebieterin euch gar nicht liebt.« »Wie?« rief D'Artagnan. »Sollte sie dich beauftragt haben, mir dies zu sagen?« »Oh nein, gnädiger Herr, aber ich habe aus Teilnahme für euch den Entschluss gefasst, es euch kundzutun.« »Ich danke, meine gute Kitty, aber nur für die Absicht, denn du wirst wohl zugeben, dass eine solche Eröffnung nicht gerade angenehm ist.« »Das heißt, ihr glaubt nicht an das, was ich euch gesagt habe, nicht wahr?« »Ich gestehe, dass ich, bis du mir irgendeinen Beweis für deine Behauptung zu geben vermagst.« »Was sagt ihr zu diesem?« Kitty zog aus ihrem Busen ein kleines Billett ohne Aufschrift hervor. »Für mich?« rief D'Artagnan, sich rasch des Briefchens bemächtigend, und mit der Geschwindigkeit eines Gedankens zerriss er den Umschlag, trotz des Geschreis, das Kitty erhob, als sie sah, was er tun wollte, oder vielmehr, was er tat. »Ah, mein Gott, Herr Chevalier, was macht ihr da?« sprach sie. »Ei, bei Gott«, erwiderte D'Artagnan, »muss ich nicht von dem, was an mich gerichtet ist, Kenntnis nehmen?« Und er las: »Ihr habt auf mein erstes Billett nicht geantwortet. Seid ihr leidend oder habt ihr vergessen, mit welchen Augen ihr mich auf dem Ball von Frau von Guise ansahet? Die Gelegenheit ist da, Graf. Lasst sie nicht entschlüpfen. D'Artagnan erbleichte. Er war an seiner Eigenliebe verletzt. Er glaubte, sich in seiner Liebe verwundet. »Dieses Billett ist nicht für mich«, rief er. »Nein, es ist für einen anderen. Ihr habt mir nicht Zeit gelassen, dies euch zu sagen.« »Für einen anderen? Sein Name, sein Name«, rief D'Artagnan wütend. »Für den Grafen von Vardis.« Die Erinnerung an die Szene in Saint-Germain trat plötzlich wieder vor den Geist des anmaßenden Gascognas und bestätigte die Eröffnung Kettys. »Armer, lieber Herr D'Artagnan«, sprach dieser in einem Tone voll Mitleids und drückte dem jungen Manne abermals die Hand. »Du beklagst mich, gute Kleine«, sagte D'Artagnan. »Oh, ja, von ganzem Herzen, denn ich weiß, was Liebe heißt.« »Du weißt, was Liebe heißt?« fragte D'Artagnan und schaute sie zum ersten Male mit einer gewissen Aufmerksamkeit an. »Ach, ja.« »Nun wohl, dann würdest du viel besser daran tun, statt mich zu beklagen, mir hilfreiche Hand bei meiner Rache an deiner Gebieterin zu gönnen.« »Und was für eine Rache wollt ihr nehmen?« »Meine Nebenbuhler aus seiner Stelle verdrängen.« »Dazu werde ich euch nie behilflich sein, Herr Chevalier«, erwiderte Ketty lebhaft. »Und warum nicht?« »Aus zwei Gründen.« »Aus welchen?« »Erstens, weil meine Gebieterin euch nie lieben wird.« »Weißt du dies?« »Ihr habt sie in ihrem Innersten verwundet.« »In welcher Beziehung kann ich sie verwundet haben? Ich, der ich, seitdem ich sie kenne, zu ihren Füßen liege, wie ein Sklave?« »Sprich, ich bitte dich.« »Ich werde dies nur dem Manne gestehen, der in der Tiefe meines Herzens zu lesen vermag.« D'Artagnan schaute Ketty zum zweiten Male an. Das junge Mädchen war von einer Frische und Schönheit, wofür manche Herzogin ihre Krone gegeben hätte. »Ketty, ich werde in der Tiefe deines Herzens lesen. Darüber beruhige dich, mein liebes Kind. Aber sprich.« »Oh nein«, rief Ketty. »Ihr liebt mich nicht. Ihr liebt meine Gebieterin. Das habt ihr mir soeben gesagt.« »Und das hält dich ab, mir den zweiten Grund zu nennen?« »Der zweite Grund, mein Herr Chevalier«, sprach Ketty, durch den Ausdruck der Augen des jungen Mannes ermutigt. »Der zweite Grund. In der Liebe jeder für sich.« Jetzt erinnerte sich D'Artagnan der schmachtenden Blicke Kettys, ihres Lächelns und ihrer unterdrückten Seufzer, so oft er ihr begegnete. Doch ganz und gar von dem Verlangen beseelt, der vornehmen Dame zu gefallen, hatte er die Zofe verachtet. Wer den Adler jagt, kümmert sich nicht um den Sperling. Aber diesmal begriff unser Gascogner blitzgeschwinde, welchen Nutzen man aus dieser Liebe ziehen konnte, die ihm Ketty auf eine so naive Weise zugestanden hatte. Auffangen der an den Grafen von Vardes gerichteten Briefe, Einverständnis am Platze, Eintritt zu jeder Stunde durch das Zimmer von Ketty, welches an das ihrer Gebieterin stieß. Der Treulose opferte, wie man sieht, bereits in Gedanken das arme Mädchen der vornehmen Dame auf. Es schlug Mitternacht, und man hörte beinahe um dieselbe Zeit das Glöckchen in dem Zimmer von My Lady ertönen. »Großer Gott«, rief Ketty, »meine Herrin ruft. Geht, geht, geschwinde!« D'Artagnan stand auf, nahm seinen Hut, als ob er zu gehorchen beabsichtigte, öffnete aber rasch statt der Treppentüre die Türe eines großen Schrankes und kauerte sich mitten unter die Kleider und Mäntel von My Lady hinein. »Was macht ihr denn?« rief Ketty. D'Artagnan, der zum Voraus den Schlüssel genommen hatte, schloss sich in seinen Schrank ein, ohne zu antworten. »Nun«, rief My Lady mit einer scharfen Stimme, »schläfst du, dass du nicht kommst, wenn ich läute?« D'Artagnan hörte, dass die Verbindungstüre heftig geöffnet wurde. »Hier bin ich, My Lady, hier bin ich«, rief Ketty ihrer Gebieterin entgegenlaufend. Alle beide traten in das Schlafzimmer ein, und da die Türe offen blieb, konnte D'Artagnan noch einige Zeit My Lady, ihre Kammerjungfer, zanken hören. Endlich beruhigte sie sich, und es kam auf ihn die Rede, während Catty ihre Gebieterin bediente. »Ei«, sagte My Lady, »ich habe unseren Gascogne diesen Abend nicht gesehen.« »Wie, Madame«, sprach Catty, »er ist nicht gekommen. Sollte er flatterhaft sein, ehe er glücklich gewesen ist?« »Oh nein, Herr von Treville oder Herr von Essarts werden ihn abgehalten haben.« »Ich verstehe mich darauf, Catty. Diesen halte ich fest.« »Was wird die gnädige Frau mit ihr machen?« »Was ich mit ihm machen werde? Sei unbesorgt, Catty. Zwischen diesem Menschen und mir liegt ein Ding, das er nicht kennt. Er hat mich beinahe um meinen Kredit bei seiner Eminenz gebracht. Oh, ich werde mich rächen.« »Ich glaubte, die gnädige Frau liebte ihn.« »Ich ihn lieben? Ich verabscheue ihn. Ein Einfallspinsel, der das Leben von Lord Winter in den Händen hat, ihn nicht tötet und mir dadurch einen Verlust von 300.000 Livres Rente zuzieht.« »Das ist richtig«, sagte Catty. »Euer Sohn wäre der einzige Erbe seines Oheims, und bis zu seiner Volljährigkeit hättet ihr die Nutznießung seines Vermögens gehabt.« D'Artagnan schauerte bis in das Mark seiner Knochen, als er hörte, wie ihm dieses liebreizende Geschöpf mit der scharfen Stimme, die sie nur mit großer Mühe im Gespräche zu verbergen vermochte, vorwarf, dass er einen Mann nicht getötet habe, von dem sie, wie er selbst gesehen hatte, von Beweisen der Freundschaft überhäuft wurde. »Auch hätte ich mich bereits an ihm gerecht«, fuhr My Lady fort, »wenn mir nicht der Kardinal, ich weiß nicht aus welchem Grunde, befohlen hätte, ihn zu schonen.« »Oh, ja, aber Madame hat die kleine Frau nicht geschont, die er liebte.« »Ah, die Krämerin aus der Rue de Fossonieux. Hat er nicht bereits vergessen, dass sie lebte? Eine schöne Rache, meiner Treue.« Der kalte Schweiß lief D'Artagnan von der Stirne. Dieses Weib war ein Ungeheuer. Er horchte wieder, aber leider war die Toilette beendigt. »Gut«, sprach My Lady, »geh in dein Zimmer und suche morgen eine Antwort auf den Brief zu bekommen, den ich dir gegeben habe.« »Von Herr von Vardes?« fragte Catty. »Allerdings.« »Das ist ein Mann«, sprach Catty, »der mir vorkommt, als wäre er gerade das Gegenteil von dem armen Herrn D'Artagnan.« »Geht, Mademoiselle«, sagte My Lady, »ich liebe die Kommentare nicht.« D'Artagnan hörte die Türe zumachen. Dann vernahm er das Geräusch von zwei Riegeln, welche My Lady vorschob, um sich in ihrem Zimmer einzuschließen. Catty drehte auf ihrer Seite, aber so sachte als möglich, den Schlüssel einmal um. Dann stieß D'Artagnan die Türe des Schrankes auf. »Oh, mein Gott«, sprach Catty mit gedämpfter Stimme, »was habt ihr denn und wie bleich seht ihr aus?« »Das abscheuliche Geschöpf«, murmelte D'Artagnan. »Stille, Stille, kommt heraus. Es ist nur eine dünne Scheidewand zwischen meinem Zimmer und der von My Lady. Man hört in dem einen ganz genau, was in dem anderen gesprochen wird.« »Schon gut. Aber ich gehe nicht eher heraus, als bis du mir gesagt hast, was aus Madame Bonacieux geworden ist.« Das arme Mädchen schwor D'Artagnan auf das Kruzifix, dass sie es nicht wisse, da ihre Gebieterin ihre Geheimnisse nie mehr als zur Hälfte durchdringen lasse. Nur glaube sie dafür stehen zu können, dass sie nicht tot sei. Was die Ursache betraf, aus der My Lady beinahe ihren Kredit bei dem Kardinal verloren hätte, so wusste Catty auch hiervon nicht mehr, aber diesmal war D'Artagnan eher eingeweiht als sie. Da er Milady in dem Augenblick, als er selbst England verließ, auf einem konsignierten Schiffe gesehen hatte, so vermutete er, dass von den Diamant-Nesselstiften die Rede war. Am klarsten trat bei allem hervor, dass der wahre Hass, dieser tiefe Hass, der eingefleischte Hass von Milady gegen ihn davon herrührte, dass er ihren Schwager nicht getötet hatte. D'Artagnan kehrte am anderen Tage zu My Lady zurück. Sie war sehr übler Laune. D'Artagnan begriff, dass das Ausbleiben des Briefes die gereizte Stimmung bei ihr zur Folge hatte. Ketty trat ein, wurde aber äußerst hart von My Lady behandelt. Ein Blick, den sie D'Artagnan zuwarf, wollte sagen, »Ihr seht, wie ich um euretwillen leide.« Doch am Ende des Abends besänftigte sich die schöne Löwin. Sie hörte lächelnd die zärtlichen Worte D'Artagnans und gab ihm sogar ihre Hand zu küssen. Als D'Artagnan sich entfernte, wusste er nicht mehr, was er denken sollte. Da er aber ein Gascogner war, dem man nicht so leicht den Kopf verlieren machte, so ersann er in seinem Innern ein Plänchen. Er fand Ketty an der Türe und ging wie am vorhergehenden Tage mit ihr hinauf, um Neuigkeiten von ihr zu erfahren. Ketty war viel gescholten worden. Man hatte sie der Nachlässigkeit beschuldigt. My Lady konnte das Stillschweigen des Grafen von Vardes nicht begreifen, und sie hatte ihr befohlen, am Morgen um 9 Uhr in ihrem Schlafzimmer zu erscheinen, um ihre Aufträge zu vernehmen. D'Artagnan ließ sich von Ketty das Versprechen geben, am anderen Tage in seine Wohnung zu kommen, um ihm den Inhalt dieser Befehle mitzuteilen. Die Arme versprach alles, was D'Artagnan haben wollte. Sie liebte wahnsinnig. Um 11 Uhr sah er Ketty kommen. Sie hielt ein neues Billett von My Lady in der Hand. Diesmal suchte es das arme Kind, D'Artagnan nicht einmal streitig zu machen, und ließ ihn gewähren. Sie gehörte mit Leib und Seele dem schönen Soldaten. D'Artagnan öffnete dieses zweite Billett, das ebenfalls weder mit einer Unterschrift noch mit einer Adresse versehen war, und las wie folgt. »Ich schreibe euch zum dritten Male, um euch zu sagen, dass ich euch liebe. Hütet euch, dass ich euch nicht zum vierten Male schreibe, um euch zu sagen, dass ich euch hasse.« D'Artagnan wurde wiederholt blass und rot, während er dieses Billett las. »Oh, ihr liebt sie immer noch«, sprach Ketty, die nicht einen Moment die Augen von dem Gesichte des jungen Mannes abgewendet hatte. »Nein, Ketty, du täuschest dich. Ich liebe sie nicht mehr, aber ich will mich für ihre Verachtung rächen.« Ketty seufzte. D'Artagnan nahm eine Feder und schrieb. »Madame, bis jetzt hatte ich gezweifelt, ob eure beiden ersten Billets auch gewiss an mich gerichtet wären. So sehr wähnte ich mich einer solchen Ehre unwürdig. Heute aber muss ich an das Übermaß eurer Güte glauben, weil nicht nur euer Brief, sondern auch eure Kammerfrau mir die Versicherung geben, dass ich das Glück habe, von euch geliebt zu werden. Ich werde heute Abend um 11 Uhr meine Verzeihung erflehen. Einen Tag länger zögern wäre jetzt in meinen Augen eine neue Beleidigung. Derjenige, welche ihr zum glücklichsten Sterblichen macht.« Dieses Billett war nicht gerade eine Fälschung. D'Artagnan unterzeichnete es nicht, aber es war eine Unzartheit. Es war sogar aus dem Gesichtspunkte unserer gegenwärtigen Sitten betrachtet etwas wie eine Schändlichkeit. Man scheute sich in jener Zeit weniger, als dies gegenwärtig der Fall ist. Unterdies wusste D'Artagnan durch das eigene Geständnis von My Lady diese des Verrats an wichtigeren Häuptern schuldig und er hegte nur eine sehr geringe Achtung vor ihr. Auch hatte er sich an ihr wegen ihrer Koketterie gegen ihn und wegen ihres Benehmens gegen Madame Bonacieux zu rächen. Der Plan von D'Artagnan war ganz einfach. Durch das Zimmer von Ketty gelangte er in das ihrer Gebieterin. Er verwirrte die Treulose. Er drohte, sie durch einen öffentlichen Lärm zu kompromittieren und erhielt von ihr durch den Schrecken alle Auskunft, die er über das Schicksal von Constanze zu haben wünschte. Vielleicht sollte sogar die Freiheit der hübschen Krämerin das Resultat dieser Zusammenkunft sein. »Hier«, sprach der junge Mann und stellte Ketty das Billett ganz versiegelt zu. »Gib diesen Brief, My Lady. Es ist die Antwort von Herrn von Vardes.« Die arme Ketty wurde bleich wie der Tod. Sie vermutete, was das Billett enthielt. »Höre, mein liebes Kind«, sagte D'Artagnan zu ihr, »du begreifst, dass alles dies auf die eine oder auf die andere Weise endigen muss. My Lady kann entdecken, dass du das erste Billett meinem Bedienten übergeben hast, statt es dem Bedienten des Grafen einzuhändigen. Dass ich die anderen entsiegelt habe, welche Herr von Vardes entsiegeln sollte. Dann wird dich My Lady fortjagen, und du kennst sie. Sie ist nicht die Frau, ihre Rache hierauf zu beschränken. Ach, rief Catty, wofür habe ich mich allem dem ausgesetzt? Für mich, ich weiß es wohl, meine Schönste, sagte der junge Mann. Auch bin ich dir in hohem Maße dankbar, das schwöre ich. Aber was enthält denn euer Billett? My Lady wird es dir sagen. Ach, ihr liebt mich nicht, rief Catty, und ich bin sehr unglücklich. Catty weinte viel, ehe sie sich entschloss, diesen Brief My Lady zu übergeben. Aber endlich entschloss sie sich dennoch aus Ergebenheit für den jungen Musketier. Und das war alles, was D'Artagnan in diesem Augenblick wollte. Ende von Abschnitt 17, gelesen von Jassi Dessau-Roßlau im November 2025. Ende von Die drei Musketiere, Band 2, von Alexander Dumas, übersetzt von August Zöller.